Vielleicht antwortest du kurz, Gülşen, weil du noch nicht viel dran gekommen bist. Und dann nehmen wir noch eine letzte Frage. Vielleicht kannst du die, ja, antworte du erstmal, Gülşen. Ich finde, also deine Meinung, was du, also als Kritik finde ich sehr, sehr wichtig. Und deshalb ist auch eine Kritik oder ein Vorschlag für das Konferenz für die Frauen, dass die beim nächsten Mal wirklich, die, also ich weiß nicht, wie Jutta sich definiert. Sie sagt das Sozialistische, aber du hast vollkommen recht. Wir, es muss jemand sein, eine Frau von allen Ländern, also die, also Kurdischen aus Irak, Syrien, Iran und der Türkei. Aber das Interessante ist, dass durch die Teilung des Kurdistans, ich habe vor kurzem, also von einer Stiftung, Böll-Stiftung, also 3, 4 Frauen so unterschiedlich politisch nicht sein können. Das ist das Traurige, aber es ist trotzdem eine Anregung, wichtige Anregung. Also ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, dass ich Kurdin bin, aber ich möchte trotzdem, ich lebe seit 40 Jahren hier. Keine Übersetzung? Okay, vielleicht können wir... Ich denke, der Punkt war auch einfach diese, die Forderungen, die verschiedene Gruppen, die hier unter diesem Mantel Migration und Feminismus zusammenkommen, sind sehr viele und dass wir hart arbeiten müssen, um diese vielen verschiedenen Stimmen einen Raum zu geben und auch untereinander diese Gerechtigkeit miteinander zu üben. Ich nehme jetzt noch die letzte Frage und ich denke, dass das, was du auch gerade gesagt hast und auch was vorher gesagt wurde, sehr viel damit zu tun hat, was ist unsere Verantwortung, diejenigen, die hier sind, diejenigen, die hier vielleicht schon länger sich organisiert haben, Organisationen aufgebaut haben, was für eine Verantwortung tragen wir mit in die Zukunft, um Menschen, die im Exil leben, Menschen, die politisch verfolgt sind und hierher migrieren, zu unterstützen. Ich denke, diese Frage der Unterstützung in der Diaspora ist auch eine, die wir noch mit nach Hause nehmen können. Die letzte Frage, bitte. Okay, danke. Ich mache es ganz schnell. Nicht schnell. Danke nochmal für deine Frage. Ich fand den Hinweis nochmal auf Erdogan sehr wichtig und auf Erdogans Politik. Und ich nehme Erdogan jetzt mal symbolisch. Erdogan steht für den neofaschistischen Autoritarismus. Und zwar nicht nur in der Türkei, sondern wir leben global gerade in ziemlich autoritären Zeiten. In den USA sieht er nochmal anders aus als in der Türkei. Im Nahen Osten sehen die Regime auch nochmal anders aus. In Frankreich auch, in Deutschland auch, in Holland und so weiter und so fort. Aber was wir jetzt gerade erleben, ist tatsächlich nicht nur ein Erdogan als lokales türkisches Problem und kurdisches Problem, sondern das, was wir erleben, ist eine Frage, der wir aus transnationaler Perspektive unbedingt als Feministinnen antworten müssen. Das heißt, die Frage, werden wir auf unsere Fahnen schreiben Feminismus oder werden wir vielleicht eine feministische, neue antifaschistische Bewegung? Wird das möglicherweise ein Dach sein, worunter wir uns organisieren können? Darüber denke ich zurzeit sehr viel nach und ich wünschte, wir hätten über diese Fragen noch mehr nachgedacht, konkreter. Also über Themen, über Topics, über Objekte, ne? über die Thematik, über die wir global nachdenken möchten, weil die Faschos sehr viel globaler sind als wir gerade. Erdogan ist nicht nur ein Problem für die Migrantinnen und Migranten, deren Herkunftsland die Türkei ist. Erdogan ist schon lange für alle hier in Deutschland ein Problem. Erdogan macht deutsche Politik. Erdogan macht transnationale Migrationspolitik. Erdogan bekommt seine Gelder über die transnationale, europäische, globale Migrationsregulierung. Wie können wir sagen, dass Erdogan noch ein türkisches Problem ist oder für die türkische Diaspora hier ein Problem darstellt? Nein, Erdogan ist ein Problem für uns alle. Und ich denke, wenn wir an der Stelle stecken bleiben, dann sind wir tatsächlich in den 80er, 90er, Logiken der Exilorganisation. Da müssen wir drüber hinweg. Und das bedeutet, dass nicht nur wir Erdogan zum deutschen Problem machen, für die deutsche linke antifaschistische Bewegung, sondern noch mehr, wir müssen hier auch gucken, dass wir sozusagen uns sehr viel globaler denken, weil, soweit ich weiß, leben wir im Kapitalismus, der ist global organisiert. Als die ersten Lampedusa-Flüchtlinge, ja, jetzt kommen wir vom Faschismus nochmal zum Finanzkapitalismus, als die ersten Lampedusa oder zur Krise des Finanzkapitalismus, ja, große Krise bricht aus, langsamer. Ich bin natürlich auch aufgeregt, das sind krasse Themen, über die wir reden. Finanzkrise bricht aus. Noch langsam. Die ersten Lampedusa-Flüchtlinge, Tunesien, ja, das waren sogenannte, Deutschland würde sagen, Armutsflüchtlinge. Die haben, und wir haben in Deutschland in den Refugee-Bewegungen das immer noch nicht thematisieren können. Die Finanzkrise ist mit dran schuld, beziehungsweise, ja, wir sind global verflochten und die Lampedusa-Flüchtlinge haben in europäischen Offshore-Fabriken gearbeitet, die dann geschlossen haben nach der Finanzkrise, nachdem sich die europäischen Fabriken sozusagen zurückgezogen haben. Das ist ein globales Problem, das müssen wir so thematisieren. Ich mache jetzt einen Schluss, weil die Übersetzerin schon, okay. Meine Frage, was denkt ihr dazu? Also, was wir noch nicht heute oder gestern auch geschafft haben, ist, finde ich, und das kann man ja noch machen, das ist kein Problem, aber tatsächlich darüber nachdenken, welche Dächer, welche Ziele, welche Bewegungen, welche Diskurse, Erzählungen, Narrative wir eigentlich für die Zukunft angesichts der globalisierten, faschistischen, autoritären Bewegung eigentlich schaffen können, um uns zusammenzufinden. Danke. Also wie können wir Widerstand organisieren? Danke für den Kommentar. Wie können wir Widerstand organisieren? Wir müssen, die Übersetzerinnen sind müde, wir müssen langsam zu einem Schluss kommen. Ich möchte jeder nochmal eine Minute, zwei Minuten die Möglichkeit geben, auf die Frage zu antworten. Oder einen Wunsch zu äußern. Kognam wollte am Ende noch einen Wunsch äußern. Ja, gerade über der Problematik Türkei und Kurdistan. Ich denke, das ist gut, dass du dann die Themen jetzt sprichst. Wenn wir nicht diesmal geschafft haben, das können wir ja mitnehmen. Und dass durch diese Veranstaltung, dass auch jetzt diese erstmal angesprochen ist, denke ich schon, dass wir das dann auch groß schreiben und dokumentieren, dass das auch dann beginnen. Und da wollte ich auch zum Schluss in diese Richtung auch meinen Wunsch äußern oder meine Zukunft für unsere gemeinsame Arbeit. Und zwar, wir haben sehr viel von Networking gesprochen und ich denke, Networking ist auch nicht irgendwie große und einheitliche sein. Wir sind ja so vielfältig. Und kann auch diese Networking auch in vielfältige Form geschehen. Darunter kann ja auch diese spezifische, thematische, auch solche Networking und Zusammenarbeit kommen. Das ist eins. Und andere ist, wie ich in der koreanischen Frauengruppe auch Anfang an, dass wir durchgeführt haben, unsere Geschichte, die wir gestern und heute alles gehört haben, das ist ein Teil deutsche Migrationsgeschichte. Und die Geschichte schreiben immer diejenigen, die in der Macht sind. Und wenn, ich wünsche, dass wir, jede Organisation, Frauen, ihre Migrationsgeschichte dokumentieren, dies als auch dann Geschichte sichtbar machen. Und noch weiter, ich hätte gern dann so ein Archiv für Migrantinnen und ein Museum für Migrantinnen. Das wäre auch meine Wunschvorstellung, in diese Richtung zu arbeiten. Ja, ben özellikle tabii zamanımız çok sınırlı ve kısıtlı biliyorum. Ich weiß, dass wir ganz wenig Zeit haben. Die kurdische Genossin hatte auch natürlich einen wichtigen Input gerade gemacht. Sie hat natürlich das ganz richtig erkannt und kritisiert. dass die Themen auf der Konferenz. Ich hatte gerade ein technisches Problem, sorry. Oh Mann, ey. Okay. Also, unsere Widerstände sind natürlich eigentlich schon selbst ein Konferenzthema. Ich habe ja gesagt, ich bin eine Sozialistin. Natürlich habe ich etwas mit der kurdischen Frauenbewegung zu tun. Natürlich haben wir gemeinsame Orte, natürlich nehmen wir auch die Kämpfe der Kurdinnen im Nahen Osten insgesamt wahr. Nicht nur, weil wir im Nachbarstaat leben, sondern auch, weil es einfach eine sehr herausstechende Rolle in der Region hat. Die kurdische Frauenbewegung ist schon lange organisiert. Und ich habe mir halt gedacht, es wäre sehr anmaßend, wenn ich deren Geschichte erzählen würde. Ich weiß, dass sie ihre eigenen Repräsentantinnen haben. Ich wünschte, sie wären auch auf dieser Konferenz und hätten sich selbst mitgeteilt. Ich habe nur bis hierhin erzählen können. Ja, nee, ihre Freiheit ist unsere Freiheit, sei es in Kurdistan, in Palästina oder in anderen Geografien. Wir wollen eine Welt ohne Ausbeutung und ohne Grenzen, wo wir uns frei mitteilen können und emanzipatorische Räume haben. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich wünsche allen Genossinnen, die mitorganisiert haben und mitgemacht haben, vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns auf den folgenden Konferenzen. Ciao, Bella. Als Letzte, was du gesagt hast, das ist das Thema, was mich auch immer wieder beschäftigt und mein Lieblingsphilosoph Max Horkheimer sagt, wer vom Faschismus redet, muss vom Kapitalismus reden. Und also da ist die also gucken. Und ich denke, wir müssen, also das ist das Problem, das Ganze, die Wahrheit, die Realität, was ist denn unser Demokratieverständnis? Gibt es überhaupt Demokratie? Gibt es überhaupt Wahlen? Und ich denke, es sind Themen, also genauso auch Bankencrash, auf einmal Milliarden der Stadt stellt zur Verfügung. Das müssen wir, das sind die Themen, Demonstrationen und so weiter. Ich weiß es nicht, aber womit wir uns beschäftigen müssen und ich hoffe, schaffen wir irgendwann ab. Jedenfalls wünschen wir uns. Okay, vielen Dank an unsere Panelistinnen von dem letzten Panel von der Konferenz. Ich denke, wir haben viele Themen angeschnitten, wir haben viel geredet, jetzt müssen wir was tun. Ich gebe jetzt an Denise und tschüss. As we know that the interpreters are really tired, we would just like to say, dass wir wissen, dass die Dolmetscherinnen sehr müde sind. Wir wollen allen Danke sagen. Wir verstehen, dass wir weiterhin in Verbindung miteinander bleiben sollen. Wir werden eine E-Mail rund schicken. Unser Vorschlag ist, dass wir im Februar in Februar, dass wir uns wieder treffen.